Hören Sie jetzt im Anschluss ans Hörspiel You Came Into My Hotel Life. Hotels und Motels in Pop, Rock und Jazz. Dazu begrüßt Sie Karl Lippegaus. Wir beginnen mit der Ouvertüre aus Frank Zappas 200 Motels von 1971. Singt Rodgers and Hart. Fortgehen würde ich gerne mit dir. Es könnte so lustig sein. Da gibt es ein kleines Hotel mit einem Wunschbrunnen und einer Hochzeitssuite, einem schönen hellen Zimmer. Durchs Fenster sieht man weit weg einen Kirchturm. Kein Anzeichen von Leuten. Aber wer will schon Leute? Wenn die Kirchenglocke sagt, gute Nacht, schlaft gut, kriechen wir in unsere kleine Muschel. There's a small hotel with a wishing well. I wish that we were there together. There's a bridal suite, one room bright and neat, complete for us to share together. Looking through the window, you can see a distant steeple, not a sign of people. Who wants people? When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel together. Distant steeple, not a sign of people. Who wants people? When the steeple bell says good night, sleep well, we'll thank that small hotel. Crawl into our little shell, thank that small hotel together. Together, together. Wir waren anonym füreinander, erkannten einander nur als Überlebende einer gemeinsamen Katastrophe und warteten auf die Friedenszeit, in der wir wieder spurlos aneinander vorbeigehen würden. Peter Weiß. Wer bevölkert Hotels außer den Leuten, die zum Vergnügen verreisen? Politiker, Beamte, Schachspieler, Kaufleute, Vertreter, Musiker, Bankiers, Journalisten. Das sind bei weitem nicht alle, aber die Hauptkategorien. Ihnen ist gemeinsam, dass sie zu Hause nicht allein sind, im Hotel hingegen schon. Dieses Problem wird mit einer Zeitung, einem Buch, mit Alkohol, mit zufälligen oder bestellten Begegnungen gelöst oder es wird nicht gelöst. Käsnotebumm. Leonard Cohen, eine Nacht im Chelsea Hotel, fellatio auf dem ungemachten Bett. Draußen warten die Limousinen. Das war New York. Wir rannten dem Geld und dem Fleisch nach. Und das hieß dann Liebe für die Schreiber von Songs. Heißt sie wohl immer noch für die, die es noch gibt. Dann bist du verschwunden, hast der Menge den Rücken gekehrt. Und später folgt noch der Satz, we are ugly, but we have the music. Wir sind hässlich, aber wir haben die Musik. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself, you said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often. Ein Hotel ist eine Welt für sich, ein umgrenztes Territorium, ein Klaustrum, ein Ort, den man freiwillig betritt. Die Gäste halten sich hier nicht zufällig auf. Sie sind Mitglieder eines Ordens. Ihr Zimmer, ob ärmlich oder luxuriös, ist ihre Zelle. Käsnotebohm. Ein Hotelzimmer zu nehmen ist für normale Menschen eine Kleinigkeit, ein alltäglicher, in keiner Weise affektbetonter Akt, mit dem man in 2 Minuten fertig ist. Für unser einen aber, für uns Neurotiker, Schlaflose und Psychopathen, wird dieser banale Akt mit Erinnerungen, Affekten und Phobien fantastisch überladen zum Martyrium. Hermann Hesse. Die Gruppe Love mit Arthur Lee, A House is not a Motel. In meinem Haus gibt es keine Ketten. Komm und schau ruhig nach. In den Fluren hängen Mäntel, das matte Licht umhüllt dich. Die Straßen sind gepflastert mit Gold. Mehr und mehr Konfusionen, Bluttransfusionen. Die Nachrichten von heute werden die Filme von morgen. Dreh den Wasserhahn auf. Wenn Schlamm rauskommt, dreh den Wasserhahn auf. Wenn Schlamm rauskommt, kannst du sehen, wie es grau wird. At my house I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone, somewhere, somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Time that I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Ennio Flaiano, nächtliches Tagebuch. Ich habe Hotelzimmer kennengelernt, in denen der Selbstmord zu einer Frage des Lokalkolorits, vielleicht der Feinfühligkeit wird. Louis Ferdinand Céline, Reise ans Ende der Nacht. Die menschliche Rasse ist niemals frei von Sorge, und da das jüngste Gericht auf der Straße stattfinden wird, liegt es auf der Hand, dass sie es dann in einem Hotel nicht so weit haben. Lasst die Trompeten erschallen, wir Hotelgäste werden die Ersten an Ort und Stelle sein. Caetano Veloso, Neue Hotel, 1987. Eine Nacht im Hotel, die Parabolantenne empfängt Videoclips, das Wasser ist vergiftet, nichts ist organisch. Das Blut des Poeten, diabolische Kantilenen, eine satanische Präsenz. Eine Nacht im Hotel, eine Ode an Graham Bell und aufs transatlantische Telefon. Einen Song zu schreiben, wird plötzlich unglaublich wichtig. Noite de hotel, antena parabólica só capta videoclips. Diluição em água poluída, e a poluição é química e não orgânica. Do sangue do poeta, cantilena diabólica. Mime dinâmica pateta, noite de hotel. E a presença satânica é a de um diabo morto, em que não reconheço o anjo torto de Carlos, nem o outro, só fúria e alegria. Pra quem titia Jagger pedia simpatia, noite de hotel, ódio a Grambel e a telefonia, chamada transatlântica. Não sei o que dizer a essa mulher potente e iluminada, que sabe me explicar perfeitamente. Não me entende e não me entende nada. Noite de hotel, estou a zero, sempre o grande otário e nunca o ato mero de compor uma canção. Pra mim foi tão desesperadamente necessário. Estou a zero, sempre o grande otário e nunca o ato mero de compor uma canção. Pra mim foi tão desesperadamente necessário. Yuko Ogawa schreibt: Nachdem sich alle Gäste für die Nacht auf ihre Zimmer zurückgezogen hatten, begann die Zeit, in der meine Sinne die Geräusche, die Atmosphäre und die Gerüche im Hotel am deutlichsten wahrnahmen. Gefangen hinter der Rezeption wurde ich von den Bildern der Menschen, die die Nacht im Hotel Iris verbringen würden, so lebhaft bedrängt, dass ich nur noch den Wunsch hatte, alle diese Vorstellungen wegschieben zu können und irgendwo ein ruhiges Plätzchen zum Schlafen zu finden. The Edgar Broughton Band, Hotel Room. If I came into your city, hung up on a game, would you give me your assistance? Though you didn't know my name, though you didn't know my name, though you didn't know my pain, would you give me your assistance? Though you didn't know my name. Trust me. einer Geschichte teilte ein Mann namens Cyril Dunklin am Telefon sexuelle Fantasien mit seiner Highschool-Flamme Lamia, die er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Es ging über Telefonsex hinaus und wurde zu einer telefonischen Beziehung, die wildesten Sex beinhaltete. Da sie es nicht mehr länger aushalten konnten, trafen sie sich, tranken feierlich und verlegen eine Tasse Kaffee miteinander und gingen dann wieder auseinander. Danach fanden keine Anrufe mehr statt. Die Beziehung war vorüber, sie hatten sich gesehen. Paul Theroux, Hotel Honolulu. Und jetzt Loudon Wainwright III mit dem Motel Blues. In dieser Stadt macht das Fernsehen um 2 Uhr Schluss. Was kann ein einsamer Rock'n'Roller tun? Das Bett ist zu groß und die Laken sind sauber. Deine Freundin meinte, du seist 19. Der Schaumstofftopf ist voll mit Eiswürfeln. Komm rauf auf mein Motelzimmer, behandel mich nett. Ich will keine späten Ferngespräche nach New York führen und auf die hässlichen Grasmattenwände starren. Als du mich im Club geküsst hast, hast du mir auf die Zunge gebissen. Ich schreibe einen Song für dich und bring ihn auf mein nächstes Album. Komm rauf in mein Motelzimmer, schlaf mit mir. Komm rauf, rette mir das Leben. In this town, television shuts off at 2. What can a lonely rock and roller do? Oh, the bed's so big and the sheets are clean, and your girlfriend said that you were 19. The styrofoam ice bucket is full of ice. Come up to my motel room, treat me nice. I don't wanna make no late night New York calls, and I don't wanna stare at them ugly grass mat walls. Chronologically, I know you're young, but when you kissed me in the club, you bit my tongue. I'll write a song for you. I'll put it on my next LP. Come up to my motel room, sleep with me. Lots of towels, never mind them desk clerk scowls. I'll buy you breakfast. They'll think you're my wife. Come up to my motel room, save my life. Come up to my motel room, save my life. Verborgene Türen öffnen sich auf meinen Wunsch, Menschen geben sich mir preis, wundersame Dinge tun sich kund und ich stehe da, bereit, alles aufzunehmen, was mir zufließt. Die Menschen bieten sich mir an, unverhüllt liegt ihr Leben vor mir. Ich kann ihnen nicht helfen noch schaden, sie aber froh, ein Ohr gefunden zu haben, das sie anhören muss, schütten Leid und Geheimnis vor mir aus. Josef Roth, Hotel Savoy. In den Spiegeln der Hotels bemerkte ich, dass ich älter geworden bin. Ennio Flaiano. Und jetzt John Cale. Trennung, Verlust, Einsamkeit, der Niedergang ins Abseits. Ein Herzensbrecher-Hotel am Ende der Straße. Dort haben sich die vom Leben Enttäuschten eingefunden. An Gästen herrscht kein Mangel. Doch ein Zimmer für dich ist immer noch frei. Sogar der Mann an der Rezeption trägt schwarz. Es gibt für keinen ein Zurück. Eine traurige Story, die du zu erzählen hast. Elvis Presley war der Co-Autor von Heartbreak Hotel, das John Cale 1975 in einer fulminanten Coverversion neu interpretierte. Franz Kafka, 23. Juli 1914. Der Gerichtshof im Hotel, die Fahrt in der Droschke, das Gesicht Fs. Sie fährt mit den Händen in die Haare, gähnt, rafft sich plötzlich auf und sagt gut durchdachtes, lange bewahrtes, feindseliges. Der Rückweg mit Fräulein B., das Zimmer im Hotel, die von der gegenüberliegenden Mauer reflektierte Hitze. Auch von den sich wölbenden Seitenmauern, die das tiefliegende Zimmerfenster einschließen, kommt Hitze. Überdies Nachmittagssonne. Der bewegliche Diener, fast ostjüdisch, Lärm im Hof, wie in einer Maschinenfabrik, schlechte Gerüche. Die Wanze, schwerer Entschluss, sie zu zerdrücken. Stubenmädchen staunt. Es sind nirgends Wanzen, nur einmal hat ein Gast auf dem Korridor eine gefunden. Serge Gainsbourg, L'Hôtel Particulier. Im Haus Nummer 6, 7 oder 8, egal, der Rue X, wenn du da anklopfst, erst einmal, dann dreimal, lässt man euch rein, allein, bisweilen sogar in Begleitung. Eine Bedienung begleitet euch wortlos einige Treppen runter, über endlose Flure, dekoriert mit bronzenen Barockfiguren, vergoldeten Engeln, Aphrodite, Salome. Sagt, ihr wollt das Zimmer 44. Hier nennen sie es das Kleopatra-Zimmer. An den Säulen des Rokoko-Betts Neger, die Fackeln tragen. Zwischen diesen aus Ebenholz geschnitzten Sklaven, den stummen Zeugen der Szenerie, hängt oben ein Spiegel, der uns reflektiert. Langsam umschlinge ich Melody. Sie hörten im Anschluss ans Hörspiel You Came Into My Hotel Life, Hotels in Pop, Rock und Jazz mit Karl Lippegaus. Au 56, 7, 8, peu importe, de la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, on vous laisse entrer, seul et parfois même accompagné. Servante, sans vous dire un mot, vous précède des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. J'enlace mélodie.